im Sonnenglanz meine Vorfahren sich jeher hier Plagen fand. Ich segelt schon durch so viele Seen, doch ihr Strand wird mir stets die Heimat sein. O Insel im Sonnenglanz, mir vermacht aus meines Vaters Hand, jeden Tag ich Lob preisen mag, deine Wälder, dein Wasser und leuchtend Sand. Auf meine Schultern breit, beim Glanze vom sengenden Sonnenlicht, mein Schweiß mischt mit der Erde sich. O Insel im Sonnenglanz, mir vermacht aus meines Vaters Hand, jeden Tag ich Lob preisen mag, deine Wälder, und leuchtend Sand. Ich seh Frauen auf Knien davor, sie schneiden ihren Familien das Zuckerrohr. Auch Männer seh ich am Strande stehen, die Netze werfen, wenn die Flut zu sehen. Vermacht aus meines Vaters Hand, jeden Tag ich Lob preisen mag, deine Wälder, dein Wasser und leuchtend Sand. Ich hoffe, der Tag wird niemals kommen, da ich nicht mehr wach durch der Trommel klang. Lass mich nie verpassen den Karneval mit seinen tiefsinnigen Gliederkalypso-Hall. O Insel im Sonnenglanz, mir vermacht aus meines Vaters Hand, jeden Tag ich Lob preisen mag, deine Wälder, dein Wasser und leuchtend Sand.